Was passiert? Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht. Film machen. Film fertig und wir schauen zu im Kinosessel, wie die Zeit vergeht. Am Anfang 1895, ein Zug fährt ein in den Bahnhof, die Gäste steigen aus. Die Menschen waren bewegt, schockiert, was da in dieser einen Minute Echtzeit vor ihnen ablief, was präsentiert wurde. Eine Minute, eine Einstellung. 119 Jahre später, 2015. Platz 5, Victoria von Sebastian Schipper. Wieder eine Einstellung. Victoria mit Sonne, Boxer, Blinker und Fuß in der Berliner Nacht. Ganz außer Atem. 140 Minuten aufregende Echtzeit, die viel mehr enthält als 2 Stunden 20 Minuten. Reicher ist. In großen Kinofilmen wie Victoria platzt die Zeit, die hier auf echte 140 Minuten begrenzt scheint, an allen Rändern. Erzählt viel mehr. Platz 4. Was ist Zeit bei Terrence Malick? Night of Cups von Terrence Malick. All die Jahre lebe ich das Leben eines Menschen, den ich gar nicht kenne. Gedehnte Zeit, geraffte Zeit, Zeit der Erzählung. Unsere Zeit, die wir der Erzählung zuschauen, ihr geben. Wo mitunter die Chronologie der Geschichte sich auflöst, in Assoziationen verschwimmt, in einem Mix aus Stimmen, Musik, fragmentierten Stücken, die Handlung waren, wären, hätten sein können, mehrstimmige Komposition. Erzählte Zeit löst sich bei Terrence Malick in seinen Filmen der letzten Jahre, The Tree of Life, To Be Wonder oder auch jetzt in Night of Cups, immer weiter auf in den Fluss von Bildern, Assoziationen, manchmal Unwägbarem. Es ist nicht selten schwer zu folgen, diesem Sog von Transzendenz, der nichts mit Zeitmustern zu tun hat, die uns üblicherweise im Kino präsentiert werden. Es ist schwer zu sagen, ob so ein Film gut oder schlecht ist. Er ist ganz, ganz anders. Sieh mich an. Platz 3. Sieh her. Der Chor, Stimmen des Herzens. Und jetzt hör mal zu. Von François Girard. Wie kannst du dein Talent nur derartig vergeuden? Sing weiter. Ein Film, der in seiner Erzählung von einem musikalisch hochbegabten, am Anfang rebellischen, dann ganz dem Gesang sich hingebenden Jungen ein Klischee nach dem nächsten aneinanderreiht. Chorfilme kommen gut im Kino. Das hat auch damit zu tun, dass ein Chorfilm immer auf diesen Moment hintreibt, wo mit der Musik und dem Gesang die Zeit auf der Leinwand zum Stillstand kommt. Vielleicht auch in unserem, dem Inneren des Kinogängers. Sie haben nicht die Macht, mich aufzuhalten. Sie werden nicht aufbrechen. Doch, das werde ich. Guten Tag, Gentlemen. Platz 2. Königin der Wüste von Werner Herzog. Werner Herzog mit einer typischen Werner-Herzog-Figur, so wie Aguirre, so wie Fitzcarraldo, so wie der Grizzly-Mann. Jetzt eine Frau. Ihr seid meine Gefangenen, jeder von euch. Wenn ich sterbe, dann nur durch die Hand eures Scheichs. Als Herzog in seiner Dokumentation Begegnungen am Ende der Welt mit der Kamera unter das Wasser der Antarktis tauchte, als er in 3D in seinem Film Die Höhle der vergessenen Träume über die 30.000 Jahre alten Tierzeichnungen in der französischen Chauvet-Höhle meditierte, hielt Werner Herzog die Zeit an. Er zog uns in einen Strudel von etwas, was jenseits unserer Empfindung der Zeit ist. Wüstenbilder, na klar, Lawrence von Arabien, haben auch das Zeug dazu, uns wegzutragen, aber die Geschichte der Abenteurerin Gertrude Bell in der Wüste. Die Zeit des Films zieht sich hin und wir bleiben zurück. Langeweile, festhängen in der Zeit. Was ist das? Ein Brief. Was steht denn drin? Ich glaube, hier steht, man hat sie gefunden. Platz 1, 45 Years von Andrew Haig. Charlotte Rampling und Tom Courtney haben in diesem Jahr für ihre Darstellung in 45 Years den Silbernen Bären bekommen. In 45 Years gerät die Zeit ganz aus den Fugen, wenn kurz vor dem 45. Hochzeitstag etwas, das ein halbes Jahrhundert zuvor geschehen ist, auf einer geraden Zeitlinie wie ein Pfeil in den Alltag dieser beiden zurückschießt. Damals war Geoffs Freundin in den Alpen tödlich verunglückt. Wie stabil ist eigentlich Kates und Geoffs Ehe, wenn die Erinnerung und die Vergangenheit die beiden unter sich zu begraben droht? Mit welcher Wucht trägt die Zeit, ihr Rhythmus, wie immer auch der Film getaktet ist, wie tragen all ihre Facetten dazu bei, wenn das Kino uns... Tja, bitte ergänzen Sie dies hier mit Ihrem Verb.